Am Tag nach der Brexit-Abstimmung in London haben manche in der EU eine Vorahnung. We cannot but regret this outcome. This makes a disorderly exit of the UK more likely. Ein ungeregelter Brexit ist wahrscheinlicher geworden, bedauert Melania Ciot, die Vertreterin der rumänischen Ratspräsidentschaft heute im Europaparlament. Doch auch wenn er wahrscheinlicher geworden sein mag, die Hoffnung, ihn zu verhindern, ist noch da. Michel Barnier, der EU-Chefverhandler. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, un Brexit ordonné restera notre priorité absolue dans les semaines qui viennent. Einen geregelten Brexit zu sichern, bleibt die erste Priorität in den nächsten Wochen. Aber kein Szenario darf ausgeschlossen werden. Auch das, was wir verhindern wollten, den No Deal. Wir werden unsere Anstrengungen intensivieren und beschleunigen müssen. Doch wie genau könnten diese Anstrengungen aussehen? Beziehungsweise was könnte die europäische Seite den Briten noch bieten? Zunächst wird Aufklärung gefordert. Ich bin über das Ergebnis nicht überrascht, ganz ehrlich. Westminster hat viele Mehrheiten gegen etwas organisiert, gegen die EU-Mitgliedschaft, gegen den Binnenmarkt und die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Doch um den No-Deal zu verhindern, brauchen wir jetzt dringend eine Mehrheit für etwas. Sagt Guy Verhofstadt, der Vorsitzende der liberalen ALDE-Fraktion, und trifft damit ungefähr dieselbe Tonlage wie EVP-Fraktionschef Manfred Weber. Der sagt, bitte, bitte, sagt uns endlich, was ihr erreichen wollt. Sichtlich genervt von den Ereignissen in London zeigt sich auch CDU-Außenexperte Elmar Brok heute im Parlament. Jetzt nach 2 Jahren zu sagen, man wird mit der Opposition reden, scheint mir 2 Jahre zu spät zu sein. Und ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass aus dem britischen Parlament heraus eine konstruktive Lösung kommt. Ich meine, dass es jetzt vorbei ist mit parteipolitischen und personellen Ambitionen in der britischen Politik, die es unmöglich gemacht haben, dass in Parteien und zwischen Parteien eine Mehrheit ist. Doch ob es mit diesen Ambitionen wirklich vorbei ist, das weiß in Brüssel und Straßburg noch niemand. Das hängt auch davon ab, welche Vorschläge nun aus London kommen werden. At this stage, there is nothing more than the EU can do. An dieser Stelle gäbe es nichts, was die EU tun könnte, sagte der Kommissionssprecher am Mittag in Brüssel und deutete doch noch ein bisschen Spielraum an. We are always ready to meet and to talk, but the European Council in its Article 50 formation said in December that the withdrawal agreement, and I repeat, the withdrawal agreement agreed by the 27 in the United Kingdom is not open for renegotiation. Soll heißen, das Austrittsabkommen wird nicht aufgeschnürt, aber möglicherweise lassen sich weitere Zugeständnisse im Rahmen der politischen Erklärung machen, also dem Papier, in dem das künftige Zusammenleben mit dem Vereinigten Königreich skizziert wird. Der Sprecher ließ ebenso wissen, sollte London gute Gründe liefern, könnte auch der Brexit-Termin Ende März noch verschoben werden. Und Präsident Juncker hat heute mit EU-Regierungen gesprochen.